Okay. Christian. Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Hamidi. Ich bin als Assistent auf dieser Station tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie einverstanden? Oh ja, guten Abend, Herr Doktor. Ja, guten Abend, guten Abend. Verstehen Sie mich auch, Doktor? Bitte. Mein Name ist Mohammed Hamidi. Hamidi, das ist aber ein komischer Name. Woher kommt dieser Name? Ja, das ist arabischer Name. Ein Ich komme aus arabischer Syrien. Name. Ah, aus Ja. Syrien kommen Sie. Ach so. Ja, stimmt. Das ist ja sehr traurig, ne? Sie haben ja Krieg bei Ihnen im Land. Ja, genau. Ja, leider. Schön, dass Sie da sind. Zuerst stelle ich ein paar allgemeine Fragen und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Ist das in Ordnung? Oh, Herr Doktor, nein, nein, nein. Bitte, ich kann nicht lange warten. Ich habe starke Schmerzen. Okay, wo sind Sie die Schmerzen? Das ist hier auf der rechten Seite vom Bauch. Das fängt an der Flanke an und das zieht mir bis in den Unterbauch. Das geht seit ein, zwei Stunden. Das ist ganz, ganz schlimm im Moment. Okay, konnten ein bisschen einige Minuten aushalten, die Schmerzen, oder sollte ich Ihnen Schmerzmittel geben? Vielleicht ganz kurz, aber man Ja, sollte schon relativ schnell Schmerzmedikamente nehmen. Deswegen bin ich auch gekommen. ganz schnell. Okay. Okay, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Julia. Julia. Bauer. Okay, Frau Julia, wie alt sind Sie? Also mein Nachname ist Bauer, Julia ist mein Vorname. Ja. Ich bin 52 Jahre alt. 52. Ja. Und wann genau sind Sie geboren? 14. Juli Mhm. 1970. Und wie viel groß sind Sie? Wie groß? Ah. 1,63 Und wie viel wiegen Sie? Ich wiege ungefähr 65 Kilo. Okay, Frau Bauer, was führt Sie zu uns? Also wie schon gesagt, ich habe seit circa 2 Stunden sehr heftige, starke Schmerzen im rechten Oberbauch. Und das ist manchmal richtig kolikartig und wellenartig. Ganz, ganz stark. Okay, Frau Bauer, jetzt ich mache sehr kurze körperliche Untersuchung für meine Diagnose und dann gebe ich Ihnen ein bisschen Schmerzmittel Oh ja, bitte, bitte. Das ist ganz, ganz und dann schlimm im wir Moment. kommen wieder zu einem Anamnesegespräch. Okay? Das wäre sehr nett. Ja, vielen Dank. Ja, okay. Okay, Frau Bauer, Sie haben sehr starke Schmerzen im Oberbauch und was ich möchte wissen, ich habe schon bemerkt und wir können, wenn Sie fühlen gut, wir können die Anamnesegespräche dauern. Im Moment wird es wieder ein bisschen besser, ja. Ja, okay, dann wir kommen zu Ihren aktuellen Beschwerden noch einmal. Seit wann? Sie haben gesagt, seit 2 Stunden. Ja. Ja. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Relativ schnell sind sie aufgetreten, ja. Strahlen die Schmerzen irgendwohin? Ja, also wie gesagt, Auf? in den Bauch, also in die Mitte vom Bauch und in die Leiste. Leiste. Okay, auf der Schmerzskala von 1 bis 10, wie sind Ihre Schmerzen? Wobei hier 1 sehr leichte Schmerzen und 10 sehr starke, Oh, unverträgliche ich würde Schmerzen. schon sagen, 8, 8 bis 9 waren die vorhin. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser, aber sehr, sehr stark. Okay, haben Sie etwas gegen die Schmerzen angenommen? Ich hatte leider zu Hause keine Medikamente, deswegen bin ich sofort hergekommen. Okay. Frau Bauer, haben Sie ähnliche Beschwerden irgendwohin, irgendwann? Nein, nein, habe ich. Das ist das erste Mal. Ich hatte solche Schmerzen noch nie gehabt. Nein. Und Sie haben gesagt, rechter Oberbauch ohne Ausstrahlung, ja, oder mit Ausstrahlung bis rechte Leiste. Genau. Andere Beschwerden haben Sie? Begleitbeschwerden? Beschwerden? Ja, so eine leichte Übelkeit habe ich noch. Übelkeit. Auch seit 2 Stunden, ja? Das ist erst jetzt seit einer Stunde. Kam später. Hatten Sie Ohrbrochen oder nur Übelkeit? Nein, nein, das ist nur eine Übelkeit. Haben Sie Probleme mit Wasserlassen oder Stuhlgang? Also ich habe immer wieder so einen gewissen Harndrang, aber es kam nur ganz wenig Urin. Viel kam da jetzt nicht. Sie haben gesagt, brennende bei Harndrang. Brennen habe ich nicht, aber ich habe nur einen Harndrang. Also ich muss öfters auf Toilette, es kommt aber Ja. ganz wenig, aber ich habe kein Brennen, nein. Und weniger kommt, ja. Ja, kommt ganz wenig Urin. Haben Sie bemerkt, ob die Farbe des Urin verändert? Nein, nein, da ist nichts Auffälliges. Okay, könnt ihr mir sagen, ob bestimmte Auslöser gibt für diese Schmerzen? Nein, das ist ganz plötzlich gekommen. Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt Wirklich nichts Besonderes gemacht. nicht nach dem Essen oder Nein, nein, nein, nein. Kam Bewegung. spontan. Ich habe da jetzt nichts Besonderes gemacht. Okay, gibt es etwas, der die Schmerzen verändert oder verstärkt sich? Verstärkt? Das ist jetzt seit 2 Stunden, kann ich nicht sagen. Die Schmerzen kommen, werden sehr stark, lassen ein bisschen nach, aber sind relativ schnell wieder zunehmend. Auch jetzt wieder, das wird wieder zunehmen. Zunehmend. Jetzt werden die Schmerzen wieder etwas stärker. Haben Sie Probleme mit Atemnot, Atmen oder wie Nein. Atemnot oder Nein, nein, da habe ich jetzt keine. Herzprobleme? Nein. Haben Sie Fieber? Ist mir jetzt nicht Oder aufgefallen, aber Fieber habe ich Brust? jetzt nicht. Nein. Nein, Fieber. Und Schüttelfrost? Keine, ja? Bitte? Schüttelfrost. Ich habe Ihre letzte Frage leider nicht verstanden. Okay, haben Sie Übelkeit oder Sie haben gesagt, Sie haben Übel, ja? Ja, Übelkeit habe ich, ja. Okay. Haben Sie Nachtschweiß oder mehr vermehrte Schwitzen? Nein, nein. Meine Frage, Sie haben nicht verstanden, Schüttelfrost, haben Sie Schüttelfrost? Ach so, nein, nein, Schüttelfrost habe ich nicht. Okay. Okay, Frau Bauer, leiden Sie an chronischen Erkrankungen oder hatten Sie Vorerkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck, Nein, Zuckerkrankheit, nein. Also Arthrose? bisher hatte ich keine Probleme. War alles in Ordnung. Ich habe auch keine Medikamente genommen. Ich war eigentlich nie richtig krank. Okay, wurden Sie schon einmal operiert? Ich habe mal vor 10 Jahren am linken Knie eine kleine OP gehabt, eine Arthroskopie. Aber sonst hatte ich keine OP. Linken Knie. Ja. Welche Operation? Oder? Ja, ich glaube, da war an den Kreuzbändern war was gerissen und dann haben die nachgeschaut. Band. Vor Ja, 10 Jahren. Fesslerband. Kreuzband, ja. Okay, Sie haben gesagt, auch Sie nehmen keine Medikamente ein, ja? Nein. Regelmäßig. Haben Sie Allergien gegen etwas? Allergien? Nein. Unverträglichkeit? Ja, ich habe eine Laktoseunverträglichkeit. Oh, aber ansonsten, das ist aber nicht so schlimm. Okay. Frau Bauer, rauchen Sie? Nein. Trinken Sie Alkohol? Auch sehr, sehr selten. Was meinen Sie sehr selten? Zum Beispiel pro Woche, wie viel und was Nee, alles? nein, nein, also vielleicht 1 bis 2 Mal im Jahr. Nur an zwei. Ja. Ungefähr, Sie trinken nicht. Nein, nein, nein. Gut. Frau Bauer, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Nehmen Sie Drogen? Drogen? Ja. Nein, ich habe mal als Studentin mal ab und zu mal was probiert, aber ich nehme keine Drogen, nein. Nur einmal. Ja. Und was sind Sie von Beruf? Ich bin Schneiderin, Modedesignerin. Schneider. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe einen Sohn. Ist er gesund? Ja, der ist gesund. Und leben Sie zusammen mit Ihrer Familie? Ja, ich lebe mit meinem Mann und meinem Sohn zusammen, ja. Frau Bauer, leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen? Also mein Vater hat einen hohen Blutdruck und Diabetes, aber das ist, glaube ich, ganz gut eingestellt. Der nimmt da, soweit ich weiß, Medikamente. Ohne Und Medikamente. doch hat Medikamente. Ah, okay. Ja. Und meine Mutter, der geht es eigentlich gut. Die hat keine Medikamente. Gesund. Ja. Gut. Und haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, ja. Ist sie gesund? Ja, an sie eigentlich nicht so. Die hat ein paar Erkrankungen, aber die hat jetzt. Sie wartet auf ein Ergebnis. Man vermutet, sie hat einen Knoten auf der Brust. Und da wartet man jetzt auf das Ergebnis, ob das was Bösartiges ist. Ein Knot in der Brust. Ja. Ja, okay. Rechte oder linke Seite? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, auf der linken Seite, ja, hat sie gesagt. Ich weiß es nicht. Okay. Frau Bauer, sind Sie geimpft gegen Krankheit, Kinderkrankungen und Corona? Ja, meine Impfungen sind komplett. Also mein Hausarzt kontrolliert die immer regelmäßig. Da habe ich keine Probleme. Und letzte Frage, was für die Zirkus monatliche Blutung ist regelmäßig? Also ich bin seit 4, 5 Jahren in der Menopause. Ich habe keinen Zyklus. Ja, seit 5, 6 Jahren. Okay. Okay. Und noch eine Frage. Ist Ihr Gewicht verändert in der letzten Zeit? Nein, das war immer gleich. Okay, Frau Bauer, ich habe die wichtige Frage gestellt. Haben Sie eine Frage an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Oh, vielen Oder haben Dank. Sie Also noch andere Beschwerden, die haben nicht gesagt? ich glaube, ich brauche wieder ein bisschen Schmerzmedikament. Die Schmerzen nehmen wieder zu. Können Sie mir noch mal ein bisschen Schmerzinfusionen geben? Ja, wir geben Ihnen Schmerzmittel, aber wenn es möglich, ein bisschen aushalten vor einigen Minuten noch einmal. Okay, aber bitte beeilen Sie sich, das wird immer schlimmer. Ja, sehr, sehr, sehr schnell. Wir machen kolbische Untersuchung, weil manchmal die Schmerzen helfen uns vor eine bestimmte Diagnose stellen. Ja, aber das sind schon starke Schmerzen. Bitte tun Sie was dagegen. Ja, ja, ich verstehe Ihre Beschwerden, Ihre Sorgen. Nur 2, 3 Minuten, wenn es möglich Okay, ist. oh, bitte, bitte beeilen Sie sich, ja. Ja. Kollegen, haben Gut. Fragen? Habe ich? Haben die Kollegen noch Fragen? Das war heute schon viel besser, Herr Dr. Mahmoud. Oder Mohammed. Sehr gut. Wenn keine Fragen sind, dann machen wir gleich eine Übergabe an den Oberarzt. Ja, okay. Guten Abend. In letzter Zeit Stuhlgang erhalten. Wir müssen fragen. War alles in Ordnung? In letzter Zeit in Nee, Ordnung. keine Probleme. Habe. Aber ich glaube, er hat gefragt, ja. Wasserlassen und Stuhlgang? Keine Problem. Nur Wasserlassen ist ein bisschen. Und können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend, brennend? Er hat gesagt, er hat Nein gesagt, kolikartig gesagt, aber kolikartig, ja. nein, nicht kolikartig. Beschreiben. Wir müssen diese Schmerzen beschreiben. Noch genauer beschreiben. Ah, ja. Ja, genau beschreiben. Wie soll ich sagen? Kolikartig, wellenartig, eher dumpf. Okay, Nicht mehr schön. wenn der Patient sagt, kolikartig, das ist nicht Beschreibung von. Das ist Oder ich muss noch weiter fragen. kolikartig bedeutet, dass Dauer, aber dumpf ist die Schmerzen genau beschreibt. Beschreibt die Schmerzen genauer. Okay. Ja. Okay. Aber gut. In der Klinik reicht das, wenn man sagt kolikartig, dann weiß man, dass es meistens auch ja, dumpfe Schmerzen sind, weil es ist meistens kolikartig, wellenartig, ist meistens im Bauch. Aber gut, das kann man nochmal etwas genauer beschreiben. Falsch ist es nicht, aber okay. Gut, wenn keine Ja. anderen Fragen da sind, dann machen wir die Übergabe an den Oberarzt. Okay, guten Abend, Herr Oberarzt. Ja, guten Abend, Herr Doktor. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Ich würde Ihnen gerne die neue Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Aber natürlich, bitteschön, was haben Sie denn Ja, danke. aufgenommen? Ihr Name Julia Bauer. Sie ist 52 Jahre alt und zwar geboren am 14. Juli 1970. Ja. Sie ist 1,63 Meter groß und wiegt 75 Kilogramm. Okay. Die Patientin hat bei uns heute Nachmittag wegen sehr starker, häufiger Schmerzen, bestehende kolikartige Schmerzen in dem Brüste-Oberbauch mit Strahlung nach rechte Leiste vorgestellt. Mit Ausstrahlung in die rechte Leiste. Der rechte Leiste vorgestellt. Okay. Die Patienten Die Patientin berichtete, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten sind, seien. Die Schmerzintensität entspreche 8 von 10 auf der Schmerzskala. Ja. Dagegen hätte sie keine Medikament ein. Eingenommen. Eingenommen. Diese Schmerzen habe sie als erste Mal. Sie hat ähnliche Beschwerden. Ich hatte keine ähnliche Beschwerden gehabt. Die Patientin klagte auch über Übelkeit und Dysurie. Ja. Oliguri, Dysuri und Oliguri. Sorry. Ja. Die Frage nach Auslöser wurde verneint. Kognitive Anamnese war unauffällig. Die Frage nach Vorerkrankungen und Medikamente einnehmen wurde verneint. Ja. Bei der Patientin eine kleine Operation in dem linken Papa. durchgeführt. Wo am linken? Ja, Knie, pardon. Sorry, linke Knie, Kreuzband. Aber sie weiß nicht, was genau. Die Frage nach Allergien wurde verneint. Die Patientin leidet an Laktoseintoleranz. Frau Bauer und sehr, sehr selten trinkt Alkohol, zum Beispiel ein oder zweimal, nur ein, zweimal pro Jahr. Die Frage nach Drogenkonsum wurde verneint zurzeit. Sie hat nur einmal als Student Wahl eingenommen oder probiert. Familienanamnese ergab eine Hypertonie und Diabetes mellitus beim Vater. Die Mutter ist gesund. Die Patientin hat eine Schwester, die mit Brustknot oder Not hat. Frau Bauer ist Schneiderin. Sie ist verheiratet und hat ein einen gesunden Sohn. Die Impfstatus ist vollständig. Ja, das war auf meiner Seite. Haben Sie eine Frage an mich? Okay, vielen Dank. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Kollege? Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich am ehesten am Cholelithiasis und Urethrolithiasis. Moment jetzt. Ist es jetzt Cholelithiasis oder Urolithiasis? Was ist das? Beide können sein, aber Urolithiasis am meisten, weil die Stopp, Schmerzen, stopp. ja, Stopp, stopp, weil, stopp. Stopp. ja. Erstens, Ihre Arbeits- oder Verdachtsdiagnose ist eine Diagnose. Sie sagen, es ist eine akute Cholelithiasis. Okay, meine Stopp, stopp. aufgrund Ganz dem, langsam, ganz langsam. ja, Also, okay. Sie haben eine Verdachtsdiagnose. Sie denken, es ist eine Cholelithiasis. Punkt. Aha, okay. Dann können Sie sagen, differentialdiagnostisch Ah, können okay. er auch sein. Dann als zweites, okay? Ja, okay. Nephrolithiasis oder Harnleiterstein, ja? Nicht beides zusammen. Sie haben nur eine Arbeitsdiagnose und viele andere Differentialdiagnosen, okay? Okay. Okay, gut. Ja, okay. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich am ehesten von Harnleiter oder Urethrolithiasis aus. Als Differentialdiagnose kommen in Betracht Nephrolithiasis, Cholezystolithiasis, Cholezystitis, Leberentzündung oder Hepatitis, Pankreatitis, und wir können auch als Differentialdiagnose Pneumonie sagen. Cholangitis auch, wir können sagen, in Betracht. Ja, das ist sehr gut. Also, genau, eine Verdachtsdiagnose und mehrere Okay, sehr gut. Sehr gut. Also, ich muss sagen, heute war das viel, viel besser als beim letzten Mal. Viel Ja, strukturierter. ich hatte viel Stress. Schön langsam und immer strukturiert war viel, viel